Kundgabe 1795. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.01.1941. Anzeichen der Weltkatastrophe. Jeder Weltkatastrophe gehen Anzeichen voraus, auf dass die Menschheit das Herannahen derer erkennet, denn Gott hat sie verkündet zu allen Zeiten durch sein Wort. Und so ihr also dieser Anzeichen achtet, wisset ihr, dass nun die Zeit gekommen ist. Und so wisset ihr auch, dass ihr euch vorbereiten müsset, auf dass ihr nicht dem völligen Untergang entgegengeht. Alles, was Gott tut und also auch jetzt über die Erde kommen lässt, ist im Willen der Menschheit bedingt. Das heißt, der menschliche Wille zieht zwar nicht direkt jene Katastrophe heran, er ist aber in seiner Verkehrtheit der Anlass dazu. Es wird der menschliche Wille derart missbraucht, dass eine Weltkatastrophe die unabwendbare Folge davon sein muss. Denn es kann diesen verkehrten Willen nur noch etwas ganz Außergewöhnliches, gewissermaßen Naturwidriges, in die rechte Bahn lenken. Je mehr sich nun der menschliche Gedanke in falscher Richtung bewegt, desto dringender ist das göttliche Eingreifen. Denn es geht die kostbare Erdenzeit dahin, ohne dem Wesen die notwendige Höherentwicklung zu bringen. Der missbrauchte Wille aber kann niemals die Höherentwicklung begünstigen, sondern sie nur verhindern. Die Ereignisse der Zeit, die stets zunehmende Glaubenslosigkeit, die antichristlichen Bestrebungen und die von Gott erweckten Verkünder seines Wortes müssen euch gemahnen, dass die Zeit gekommen ist, derer der Herr auf Erden Erwähnung getan hat. Und daher sollt ihr emsig sein und das Heil eurer Seele bedenken. Und so es euch noch so unglaubwürdig erscheint, dass eine Katastrophe über die Erde hereinbrechen soll, so bedenket, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist, dass alles sein kann, wenn Gott es will. Und dass Gott es will, ist im Verhalten der Menschen selbst, in der falschen Einstellung zu ihm begründet. Wenn den Menschen das Erdenleben gegeben ist, zu einem gewissen Zweck, sie aber ihr Leben nicht diesem Zweck entsprechend leben, so lassen sie eine göttliche Gnadenzuwendung ungenützt vorübergehen. Und Gott mahnet nun noch einmal mit ehernen Worten, die niemand überhören kann. Der menschliche Wille allein ist die Veranlassung zu einem Vernichtungswerk von unvorstellbaren Ausmaßen. Und als der Herr dies ankündigte, sah er den verkehrten Willen der Menschen voraus. Doch sein Wille ist, die irregeleitete Menschheit zurückzugewinnen. Und er wendet daher das letzte Mittel an, das wohl scheinbar ein Akt unendlicher Grausamkeit ist, jedoch nur die göttliche Liebe und Barmherzigkeit zum Beweggrund hat. Denn es wird unzähligen Menschen die Erkenntnis kommen, und diese sind gerettet für alle Ewigkeit. Amen.